Der Eroberer von Friedrich von Schiller. Dir, Eroberer, dir schwellet mein Busen auf, dir zu fluchen den Fluch glühenden Rachedursts, vor dem Auge der Schöpfung, vor des ewigen Angesicht. Wenn den horchenden Gang über mir Luna geht, wenn die Sterne der Nacht lauschend heruntersehen, Träume flattern, umflattern deine Bilder, o Sieger, mich, und entsetzen um sie. Fahr ich da wütend auf, stampfe gegen die Erd, schalle mit Sturmgeheul deinen Namen, Verworfner, in die Ohren der Mitternacht. Und mit offenem Schlund, welcher Gebirge schluckt, ihn das Weltmeer mir nach, ihn mir der Orkus nach durch die Hallen des Todes, deinen Namen, Eroberer. Ha, dort schreitet er hin, dort der Abscheuliche durch die Schwerter. Er ruft, und du, Erhabner, hörst's. Ruft, ruft. Tötet und schont nicht, und sie töten und schonen nicht. Steigt hoch auf das Geheul, röcheln die Sterbenden unterm Blutgang des Siegs. Väter aus Wolken her, schaut zur Schlachtbank der Kinder, Väter, Väter, und fluchet ihm. Stolz auftürmt er sich nun, dampfendes Heldenblut trieft am Schwert hin, herabschimmert's wie Meteor, das zum Weltgericht winket. Erde, Fleisch, der Eroberer kommt. Ha, Eroberer, sprich, was ist dein heißester, dein gesehntester Wunsch? Hoch an des Himmels Saum einen Felsen zu bäumen, dessen Stirne der Adler scheut, dann hernieder vom Berg, trunken von Siegeslust, auf die Trümmer der Welt, auf die Eroberungen hinzuschwindeln, im Taumel dieses Anblicks hinweggeschaut. O, ihr wisst es noch nicht, welch ein Gefühl es ist, welch Elysium schon in dem Gedanken blüht, bleicher Feinde entsetzen, Schrecken zitternder Welt zu sein, mit allmächtigem Stoß hoch aus dem Pole, dann auszustoßen die Welt, fliegenden Schiffen gleich, Sternen an, sie zu rudern, auch der Sterne Monarch zu sein, dann vom obersten Thron, dort, wo Jehova stand, auf der Himmelruin, auf die zertrümmerte Sphären niederzutaumeln. O, das führt der Eroberer nur. Wenn die blühendste Flur, jugendlich Eden gleich, überschüttet vom Fall stürzender Felsen trauert, wenn am Himmel die Sterne blassen, Flammen der Königsstadt aufgegeißelt vom Sturm gegen die Wolken wehen, tanzt dein trunkener Blick über die Flammen hin. Ruhm nur hast du gedürstet, kauf ihn, Welt und Unsterblichkeit. Ja, Eroberer, ja, du wirst unsterblich sein, röchelnd hofft es der Greis, du wirst unsterblich sein, und der Weiß und die Witwe hoffen, du wirst unsterblich sein. Schau gen Himmel, Tyrann, wo du der Sämann warst, dort vom Blut gefüllt, stieg Todeshauch Himmel an, hinzuheulen in tausend Wettern über dein schauendes Haupt, wie bebt es in dir, schauert dein Busen. Ha! Wär mein Fluch ein Orkan, könnt durch die Nacht einher rauschen, geißeln die tausend Wetterwolken zusammen, den furchtbar brausenden Sturm auf dich herunterfliehn, Stürmen machen, im Drang tobender Wolken dich dem Olympus itzt zeigen, itzt begraben zum Erebus. Schauer, schauer zurück, Würger, bei jedem Staub, den dein fliegender Gang wirbelnd gen Himmel weht. Es ist Staub deines Bruders, Staub, der wider dich Rache ruft. Wenn die Donnerposaun Gottes vom Thron itzt her Auferstehung gebührt, auch für im Morgenglanz seiner Feuer der Tote dich dem Dichter entgegenriß. Ha, in wolkigter Nacht, wenn er herunterfährt, wenn des Weltgerichts Wag durch den Olympus schallt, dich, Verruchter, zu wägen zwischen Himmel und Erebus, an der furchtbaren Wag aller geopferten Seelen, Rache hineinnickend, vorübergehen und die schauende Sonne und der Mond und die horchende Sphären und der Olymp, Seraphim, Cherubim, Erd und Himmel hineinstürzen sich, reißen sie in die Tiefe der Tiefen, wo dein Thron steigt, Eroberer. Und du da stehst vor Gott, vor dem Olympus da, nimmer weinen und nun nimmer Erbarmen flehen, reuen nimmer und nimmer Gnade finden, Eroberer kannst. O, dann stürze der Fluch, der aus der glühenden Brust mir schwoll, in die Waag, donnernd wie fallende Himmel, reiße die Waage tiefer, tiefer zur Höll hinab. Dann ist auch mein Wunsch, ist mein gefluchtester, wärmster, heißester Fluch, ganz dann gesättiget. O dann will ich mit voller Wonn, mit allen Entzückungen am Altare vor dir, Richter, im Staube mich wälzen, jauchzend den Tag, wo er gerichtet ward, durch die Ewigkeit feiern, will ihn nennen den schönen Tag.